Was bisher geschah? Habt ihr noch nie von dem Zug gehört? Nee. Nein. Hallo? Tycho? Lin? Der Zug? Der heilige Gral aller Backpacker? Davon habt ihr doch bestimmt schon gehört. Zug? Der Zug? Haben wir da was gehört? Nee, ich hab... An Bord ist Party für immer? Nee. Haben wir nicht. Leider. Der Zug ist überall und nirgendwo. Wie ein Geist. Am Anfang waren wir ständig unterwegs. Antag hier, Antag dort. Jeden Tag ein neues Land. Und einfach so ist dabei etwas gewachsen, was mehr ist als die Summe seiner Teile. Eine Gemeinschaft. Die Community. Als ich den Zug das erste Mal gesehen habe, wusste ich, das ist es. Genau das habe ich gesucht. Aus der Nähe sah der Zug aus wie ein metallisches Lebewesen. Überall waren Verzierungen und Schnörkel, Wasserspeier, kleine Schlote. Ja, eine Mischung aus dem Alien-Mutterschiff und einem Wikinger-Drachenboot. Eine Mutation. Und dann war da natürlich Chris. Kommt mit, Erdlinge. Ich bringe euch zu unserem Anführer. Ich bin dabei. Also logisch bin ich dabei. Das heißt, wir sind drin? Das heißt, ihr seid drin. Willkommen im Zug. Willkommen im Zug. Yes, yes, yes. Oh, danke, ich bin platt. Kleiner Tipp vom Meister. Versaut's noch. Okay? Nee, was passiert denn heute Nacht? Der Ritus, euer Aufnahmeritus passiert heute Nacht. Hat der Lin nichts gesagt? Am nächsten Morgen war Lin weg. Keine Spur. Verschwunden. Ja, der Zug, die Community, die Gemeinschaft, das hat mich alles so dermaßen umgehauen. Die Natur, die Abgeschiedenheit und die Zugarchitektur, die Drogen und ja, natürlich die Leute. Chris, ich war da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich der Typ bin, der gerne in der Gruppe aufgeht. Dafür bin ich viel zu egomäßig unterwegs. Ich meine, alternative Parallelgesellschaft, schön und gut. Keine Hierarchien, schön und gut. Alle entscheiden alles zusammen. Ja, aber geht so. Ich meine, entscheiden ja. Drüber reden, nein. Da hört es bei mir meistens schon auf. Egal. Was die sich da ausgedacht haben und begründet haben. Der Chris, die Lou und dieser ominöse Dritte. Das ist abgefahren. Das ist Wahnsinn. Das ist cool. Und das wirklich Verrückte ist, das funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Das ist wie ein lebender Organismus. Aber mein Konzept war halt immer kein Konzept. Deswegen habe ich mich selber am meisten gewundert, dass ich da so drauf eingestiegen bin. Aber dann war ich ja erstmal weg vom Fenster. Ich habe da irgend so ein Loch entdeckt im Wald. Da ist gerade eben ein Kaninchen drin verschwunden. Und da bin ich wohl irgendwie hinterher. Chasing Rabbits und so. Der Zug von Martin Heindl. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Zweiter Teil. If you don't weaken. Ich verstehe nicht, wieso du dich so aufregst. Ey, Lin verschwindet spurlos und ich soll mich nicht aufregen? Ja, wer sagt denn, dass Lin verschwunden ist? Nach einem Ritus sind oft nicht alle da, wo sie sein sollen. Ja, aber wo soll sie denn sein? Ihre Koje ist leer. Unser ganzes Abteil ist leer. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie früh aufgestanden. Oder bei jemand anderem. Du hast ja heute Nacht auch nicht da geschlafen, wo du hättest schlafen sollen. Schau bei Chris nach. Oder bei Sean. Oder anders. Ey, bei Chris war ich vorhin schon. Anders hat sie nicht gesehen. Und Sean, ach komm bitte. Ah, läuft da doch was zwischen euch? Nein. Was ist das für eine Scheißfrage? Keine Angst. Ich bin nicht eifersüchtig. Das ist doch auch vollkommen egal. Lin ist einfach meine beste Freundin. Oder auf jeden Fall das, was einer besten Freundin am nächsten kommt. Diese ganze fixe Idee mit dem Zug und so. Dass da vielleicht wirklich was dran sein könnte. Dass das nicht einfach nur wieder irgendeine Geschichte ist, die sich betrunkene Backpacker am Lagerfeuer erzählen, um ihrem ziellosen Rumgeeier irgendeinen Sinn zu geben. Das war mein Ding. Lin hat da eigentlich erstmal gar nicht dran geglaubt. Aber ich glaube, ich habe sie dazu gebracht, dran zu glauben. Wir finden sie. Keine Angst. Du hast sie dazu gebracht, an was Gutes zu glauben. Wir in der Community kümmern uns umeinander. Der Zug ist groß. Ja, wahrscheinlich. Ach, weißt du, und eigentlich ist auch eher Lou dran schuld, dass Lin doch noch auf den Zug eingestiegen ist. Die sagenumwobene Lou. Wieso sagenumwoben? Ich habe die kaum kennengelernt, aber nach allem, was man so hört, war Lou ziemlich locker. Locker? Nein, locker. Verrückt im Kopf. Ja, das kann ich bestätigen. Aber sie war auch ein Gründer. Gründer? Sie hat gemeinsam mit Chris und dem Sammler den Zug und die Community gegründet. Damals war der Zug noch am Wachsen und ständig unterwegs. Ach so. Ja, aber dann hat sich die Community hier niedergelassen. Damals dachten ja alle, es gibt bald Krieg und zum Schutz der Gemeinschaft hat Lou dann Regel Nummer uno aufgestellt. Die sie selber gebrochen hat, als sie uns von dem Zug erzählt hat. Ja, aber das war nicht das erste Mal. Aber da gibt's noch andere Geschichten. Einmal war Lou angeblich schwanger. Krass. Von wem? Keine Ahnung. Sie ist dann jedenfalls verschwunden. Und als sie wiederkam, war sie nicht mehr schwanger. Krasse Scheiße. Und wer ist der Sammler? Der ist nicht mehr hier. Und wo ist er hin? Keine Ahnung. Das war vor meiner Zeit. Okay. Ich schau noch mal bei Chris vorbei. Als ich Lynn das letzte Mal gesehen habe, da ging es ihr wunderbar. Wahrscheinlich braucht sie nur eine kleine Auszeit. Die ruht sich irgendwo aus. Wann hast du Lynn das letzte Mal gesehen? Na, als du das zweite Mal mit Consuela verschwunden bist. Da war sie nur quitschvergnügt mit dem Meister Chris hier unterwegs. Und dann... Chris! Keine Ahnung. Ich bleibe bei einem Ritus selten lang an einer Stelle. Ich muss da immer zwanghaft rumchecken. Außerdem habe ich natürlich repräsentative Aufgaben. Ich habe Lynn noch ein paar Mal gesehen. Ich habe sogar von ihr geträumt. Ah ja? Das klingt ja richtig Aber romantisch. Als ich aufgewacht bin, da war sie nicht da. Tatsächlich? Haben Sie dafür Zeugen? Nein. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Ich kann mich nur nicht an jede Einzelheit erinnern. Und ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst, Tycho. Wohin soll Lynn denn verschwunden sein? Keine Ahnung. Die schläft hier irgendwo in unserem kleinen Paradies ihren Rausch aus. Keine Angst. Wir haben hier keine natürlichen Fressfeinde. Unser Tal ist Idioten sicher. Hier kommt keiner rein und keiner raus. Naja, reingekommen sind Lynn und ich zumindest schon mal. Ja, aber nicht ohne, dass wir es bemerkt haben, oder? Unser Wache Bambi und unsere Bergziege Carina haben euch doch von der ersten Sekunde an beobachtet, oder, Carina? Bambi, gutes Wache. Oder, Bambi? Bambi. Komm her, Bambi. Komm, gutes Reh. Boah, ihr seid so... Moment mal, seid ihr von gestern auch drauf oder seid ihr schon wieder drauf? Hey, jetzt lass mal locker. Ich kümmere mich. Chris! Ja! Yeah. Was ist? Ding hat mitten was drin. Da ist was, das du 100% sehen willst. Oh, lass mich gerade. Lynn ist wieder da? Ja! Kannst du hell sehen? Kann ich hell sehen oder kann ich nicht hell sehen? Hä? Und sie hat jemanden mitgebracht. Was? Wen denn? Du kannst nicht hell sehen. Lynn! Tycho. Oh, fuck, ey, ich hab mir echt Sorgen gemacht. Hey, ich... Wie geht's dir? Du siehst echt nicht gut aus. Sorry, ich war auf einmal weg. Aber dafür habe ich jemanden mitgebracht. Ich präsentiere die einzigartige Lou. Guess who's back? Lou? Voll die Scheiße. No. Was? Lou ist zurück? Das will ich wieder. Danke, danke, danke. Lass sie in Ruhe. Ohne Lou wäre ich... Keine Ahnung. Willkommen zurück. Respekt. Du hast Mut, Lou. Aber den hat sie schon immer. Ich weiß. Ihr habt mir auch gefehlt. Lou, ey, bist das wirklich du? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Na, wenigstens einer, der sich freut, mich zu sehen. Ich dachte echt, du vertrocknest irgendwo im Knast oder in der Klapse. Danke, du bist süß. Tycho. Ist ganz schwindlig. Tycho. Ey. Ich glaube, ich muss mich irgendwie ausruhen. Oh, scheiße, Lynn, was? Ich hab dich, Kleine. Sorry, Lou. Hey, was? So, Lynn, du kommst jetzt erstmal mit Onkel Chris auf die Krankenstation. Und da kriegst du dann eine von den kleinen Roten. Eine von den kleinen Roten? Eine von den kleinen Roten. Eine von den kleinen Roten? Das ist genau, was du brauchst. Kleine rote Pillen? Hä? Du willst dir eine von deinen Pillen geben? Exakt, aber nicht irgendeine, sondern eine von den kleinen Roten. Scheiß da nichts, Tycho. Ich weiß, was er macht. Der Mann, dem die Frauen vertrauen. Was? Was ist mit mir? Braucht der Arzt vielleicht eine Schwester, die gern mal aus dem Medikamentenschränkchen nascht? Langsam. Mit dir rede ich später, Lou. Du weißt doch, du bist... Als kleines Kind in eine große Gulle gefallen. Ihr seid gemein. Boah, ihr seid alle so drüber. Komm her, Ticholein. Du siehst das alles viel zu ernst. Die haben sie doch nicht mehr alle. Psst, komm schon. Eine von den kleinen Roten. Was soll der Scheiß? Psst, komm runter. Chris weiß, was er macht. Außerdem geht's da um was ganz anderes. Ach ja? Um was denn? Ich weiß es selber nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass Chris unbedingt mit Lynn allein sein wollte. Mensch, Lou, was soll ich denn mit deinen Gefühlen? Chris will wissen, was Lynn weiß. Ja, meinst du, das check ich nicht? Ich glaube, dass Chris selber nicht weiß, was letzte Nacht so alles passiert ist. Klar, weil er wie alle anderen total dicht war. Das glaube ich eher nicht. Natürlich. Was denn sonst? Ich denke, Chris ist nicht mehr in charge. Natürlich ist Chris nicht in charge. Hier ist keiner in charge. Wir sind alle in charge. Weil Chris ist halt ein Gründer. Außerdem ist er irgendwie der Natural Leader. Ja, das war er schon immer, aber auf mich wirkt er irgendwie fremdbestimmt. Von wem denn? Carina? Carina? Carina ist ein Kaninchen. Ich rede von einer Schlange. Ich glaube, der Sammler ist zurück. Der Sammler? Schau mich nicht so an. Ich bin nicht verrückt. Nicht verrückter als du, wenn du glaubst, dass das, was du hier siehst, schon alles gewesen ist. Der Zug ist groß. Und nur für den Fall, dass du es vergessen hast. Ich bin auch ein Gründer. Und ein Natural Feeler. Und? Wie geht's deiner kleinen Patientin? Den kann sich an nichts erinnern. Was mit Lou? Die kann sich an alles erinnern. Nur so hat sie uns wiedergefunden. Aber ich habe keine Ahnung, wie sie am wilden Schaffner, unserem Sammler, vorbeikommen ist. Sie anscheinend auch nicht. Da ist um einiges durcheinander. Ihr habt. Und wie geht's mit einer kleinen Bergziege? Komm, lass sie doch mal richtig streicheln. Das gefällt dir, was? Braves Tierchen. Chris? Carina? War da was heute Nacht? Heute Nacht? Gibt's was, woran Lin sich erinnern könnte? Bist du etwa eifersüchtig? Nein. Nein, ich meine was anderes. Was ist gestern Nacht passiert? Mir fehlt da auch eine ganz schöne Strecke. Ich weiß nur noch, dass ich da bei dir aufgewacht bin. Das ist doch eine schöne Erinnerung. Chris, was ist gestern passiert? Wieso kann sich keiner dran erinnern? Eine Sicherheitsmaßnahme. Sicherheitsmaßnahme? Wieso? Wir sind auf Kapperfahrt gegangen. Wie früher. Ihr seid wahnsinnig. Und wie geht's dir? Du siehst echt schon viel besser aus. Danke. Ein bisschen schwach und schwindelig. Hauptsache, du bist wieder da. Was war denn jetzt eigentlich los? Ich weiß nicht. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Da bist du nicht die Einzige. Ich habe gehört, du bist bei Consuela aufgewacht. Ja, daran kann ich mich erinnern. Das freut mich für dich. Soll ich den Tee machen? Ach, bitte nicht. Ich habe in den letzten beiden Tagen schon mindestens 5 Liter Kräutertee von Chris und Carina eingeflößt bekommen. Die sind irgendwie süß. Ja. Tycho. Lin? Während des Ritus da. Der Zug ist gefahren. Ich weiß, aber nur im Kreis. Das machen die öfter. Nein, der Zug hat das Tal verlassen. Ach was, das bildest du dir nur ein. Das waren die kleinen Grünen. Das war der Zug. Er war draußen. Ich hab's gesehen. Die kleinen Grünen bewirken nur, dass sich irgendwie keiner daran erinnert. Aber mich hat irgendwas aufgeweckt oder so ähnlich. Das kann nicht sein. Doch, das kann es wohl. Ich weiß es ganz genau. Jetzt reg dich nicht auf. Du musst dich einfach noch ausruhen. Siehst echt aus wie ein Gespenst. Danke. So fühle ich mich auch. Irgendwie durchsichtig. Was willst du, Lou? Ich warte seit 2 Tagen darauf, dass du mit mir sprichst. Hatte keine Lust. Meinst du nicht, du hast mich genug bestraft? Bestraf dich nicht, Lou. Ich habe nur einfach keine Lust, mit dir zu reden. Ich weiß, dass du dich ganz tief in dir drin freust, mich wieder zu sehen, Chris. Komm schon. So tief drin auch wieder nicht. Komm her. Du hast mir gefehlt. Mir auch. Irgendwie. Der Zug hat mir gefehlt. Der Zug ist groß. Aber Züge gibt's überall. Wieso hast du den nicht einen anderen genommen? Ich hab's versucht. Keiner ist wie unser. Ich weiß. Hast du mal wieder was vom Sammler gehört? Nee, du? Nicht, seit er das letzte Mal versucht hat, mich umzubringen. Ja, schon wieder? Ja. Der Sammler ist Geschichte, du. Tatsächlich. Keiner wollte, dass Lou zurückkam, aber als sie da war, waren trotzdem alle neugierig. Lou war und ist irre. Ey, ich weiß zwar nicht wie, aber Lou hat mich gerettet. Sie war draußen und ist zurückgekommen. Die Stimme der Außenwelt. Lou, klar war die irre. Aber man musste sie irgendwie mögen. Sie hat es geschafft, dass man mit ihr fühlt. Außerdem war sie die Einzige, die auf eine bestimmte Art und Weise Chris ebenbürtig war. Und Chris hat das irgendwie okay gefunden. Lou war ein Gründer. Die beiden haben sich fast wie ein altes Ehepaar aufgeführt. Ich war nicht eifersüchtig. Carina war nicht eifersüchtig. Ich hab sie lustig gefunden. Beide. Mir war das eigentlich ganz recht. Denn solange alle damit beschäftigt waren, Lou zu beglotzen, hat sich niemand darüber gewundert, dass sich keiner so richtig an Linz und Tychos Initiationsritus erinnern kann. Warum erzählt eigentlich niemand hier Geschichten über diesen Sammlertypen? Naja, weil er die Community verlassen hat. Über Lou haben sie sich doch auch das Maul zerrissen. Vielleicht hat er ja, bevor er den Zug verlassen hat, die einzige existierende Regel nicht gebrochen. Vielleicht? Wäre immerhin möglich. Bemannte Raumfahrt ist auch möglich. Wie läuft's mit dir und Consuela? Oh, alles in bester Butter. Wir werden heiraten. Falls du noch eine Trauzeugin suchst, ich wäre bereit. Danke, aber was ich eher bräuchte, wäre eine Stripperin für den Junggesellenabschied. Interesse? Klar. Damit habe ich mir mein Studium finanziert. Ach, was macht denn eigentlich dein Liebesleben? Sie scherzen. Ich habe keins. Was ist mit Chris? The person you've called is temporarily not available. Also ich glaube, der steht auf dich. Ach, ich dachte, der steht auf Carina. Nope, der steht auf dich. Und du auf ihn. Aber mir ist da noch was anderes eingefallen. Was denn? Tycho, Lin! Hey, da kommt er, deine Zukünftige. Tycho, Lin, wo seid ihr? Wir sind hier oben! Stör ich? Du störst nie, Consuela. Was ist dir denn eingefallen? Ja, wegen diesem Sammler. Lou hat da so eine Andeutung gemacht, dass er zurück wäre, kurz nachdem du verschwunden und wieder aufgetaucht bist. Aha. Hola, ihr zwei Hübschen. Hey, hast du mich schon vermisst? Das ist es wohl gerne. Hey, Consuela. Hey, Lin. Hier ist auch der Bambi. Carina sucht dich schon. Boah, ist mir schlecht. Hey, alles klar? Ja. Ich bin nur so schnell hochgeklettert, weil... Was gibt's denn? Ist was passiert? Nein, aber es wird was passieren. Aha. Chris plant eine Einkaufstour und nimmt jetzt Bestellungen auf. Das wollt ihr nicht verpassen. Eine Einkaufstour? Bestellung? Ja. Einmal alle 3 oder 4 Monate füllen wir unsere Vorräte auf. Was glaubt ihr, woher das ganze Zeug kommt? Was ist mit Regel Nummer 1? Ich dachte, wir sind irgendwie autark. Wir bauen zwar eine Menge selber an, haben die Hühner und Chris kann wirklich viel synthetisieren, aber eben nicht alles. Das heißt, Chris geht shoppen. Das ist ja schräg. Ihr verarscht mich. Nein, jeder von uns kann 3 persönliche Wünsche auf die Liste setzen. Und Chris bringt das dann mit. Das klingt gut. Aber Regel Nummer 1, was ist mit Regel Nummer 1? Regel Nummer 1 wird für die Einkaufstour leicht modifiziert. Chris marschiert ja in kein Einkaufszentrum rein. Er bestellt die Sachen bei einem Händler. Der deponiert die Fuhre in einem geheimen Lager im Wald und da holt Chris sie dann ab. Saubere Sache. Schade, also doch nicht richtig shoppen. Geheimes Lager im Wald? Welcher Händler deponiert denn bitte eine Warenladung im Wald? Ein Schwarzhändler? Eher ein Schmuggler. Schmuggler? Cool. Also, wollt ihr was bestellen oder nicht? Na klar. Leute, unsere Kornkammern sind so gut wie leer, deswegen mache ich demnächst eine Tour. Wie immer kann jeder von euch 3 persönliche Wünsche auf die Liste setzen. Es geht los in 3, 2, 1, 0 Sekunden. Jean. Marshmallows, Rasierklingen, Marshmallows. Gute Wahl. Carina. Bodylotion und Wanderschuhe, Größe 39 und Schokolade. Anders. Kaffee, Knäckebrot, Kontaktlos in Flüssigkeit. Consuela. Deo, Kondomen, Zigaretten. In der Reihenfolge? Ja, aber das ist nicht für mich, sondern für Tycho. Tycho. Ja, krass. Eigentlich fehlt mir hier nichts. Okay, Lin. Shampoo, Tampons, Lakritze. Ah, okay, dann nehme ich Chips. Chips? Kann ich auch sagen, 3-mal Chips? Klar. Nee, ich hab's. Ich nehme Chips, Erdnussbutter, Chips. Chips, Erdnussbutter, Chips, Lou. Danke. Ich gehe selber, wenn ich was brauche. Ja. Womit bezahlt Chris das alles? Ein paar von den kleinen Gründen. Was soll daran verkehrt sein? Ich habe mit Pillen gedealt, lange bevor ich in der Community war. Irgendwie müssen wir den Laden am Laufen halten. Warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Ja. Ihr habt das immer irgendwie ausblendet. Das wurde gerne ignoriert. Ach, wir sind doch keine Drogendealer. Was man nicht sehen will, sieht man nicht. Wir haben nichts verkauft, was wir nicht auch selber genommen hätten. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, wenn wir uns anders finanzieren hätten können. Aber wie? Mit dem Verkauf von Bio-Eiern? Die Welt da draußen ist böse. Deswegen sind wir ja hier drin. Man ist froh, wenn sich jemand anderes darum kümmert. Die Pillen machen nicht mal abhängig. Aber irgendjemand muss sich darum kümmern. Und das bin ich. Okay, ich bin dabei. Mich hat das nicht gewundert, dass Chris Lynn gefragt hat und dass Lynn dann da mitgegangen ist. Ich habe ja schon vorher gespürt, dass da irgendwas ist. Mir hat's tatsächlich gefallen. Die Fahrt auf der getunten Minilok, das Treffen mit dem Bulgaren. Der hatte ein Motorrad, also eins, das lief. Das heißt, der hatte Treibstoff, woher auch immer. Gruseliger Typ. Es war wie Räuber und Gendarm. Ein Spiel. Und Chris war wie ein kleiner Junge. Als die beiden dann wiedergekommen sind, wusste jeder, was los war. Dabei ist gar nichts passiert. Carina war trotzdem sauer. Und du? Du wärst doch am liebsten selber mitgekommen. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab's mir mit Consuela gemütlich gemacht. Ich weiß doch, dass alle kleinen Jungen gerne Zug spielen. Das ist eine E-Lok. Die fährt den Strom. Und den Strom holen wir genauso wie alle Züge aus dem Ballast. Das machen wir schon immer so. Aber wie kommt ihr da dran, also an den Strom? Also, den Saft für die ersten Meter holen wir uns von dem Umspannwerk auf der anderen Seite des Tunnels. Ah, stimmt, okay. Der, durch den ihr hergekommen seid. Ja, habe ich damals auf der Karte gesehen. Und das merkt keiner? Nee, ist auch nicht viel. Da holen wir ja auch den Saft für den täglichen Bedarf. Licht, Anlage, Labor. Für die sind das nur kleine Fluktuationen. Das merken die nicht. Und das reicht für Chris' Ausflug? Nein, also nur bis er im regulären Gleisnetz ist. Ab dann holt er den Saft von der Bahn. Ist ja alles computergesteuert. Chris hat in seiner Minilok Zugang zum Bahnnetz? Ja, natürlich. Cool. Ja, in der großen Lok ist auch eine Konsole. In welcher großen Lok? Nein, Chris' Werkstatt. Das ist ja eigentlich eine Lok. Ach, das sieht nur aus wie Godzilla. Ja, früher sind wir damit öfter alle zusammen rausgefahren. Party machen, Mitglieder werben. Ja, und jetzt? Ja, jetzt gibt es Regel Nummer 1. Na, zum Glück haben wir es noch zu euch reingeschafft. Wie war's beim Shoppen? Keine besonderen Vorkommnisse. Wie lief's hier? War super. Außer, dass Bambi irgendwie gerade verschwunden ist. Ja, die taucht schon wieder auf. Was mit Lou? Wieso? Was soll mit dir sein? War sie brav? Ja, Lou macht sich toll. Was mit dir? Warst du brav, Chris? Ich habe den Drogendeal erfolgreich abgewickelt. Und was ist mit Lynn? Was soll mit ihr sein? Warum hast du sie mitgenommen? Bist du eifersüchtig? Nein. Ich dachte, es würde Lynn gefallen. War er auch da? Wer? Der Sammler. Der Sammler ist Geschichte, Carina. Chris? Hä? Warum bist du auf Kaperfahrt gegangen? Was? Wann? Ja, in der Nacht von Lynns und Tychos Aufnahmeritus. Wir haben unsere Laborvorräte aufgefüllt. Hä? Wer ist wir? Wir? Das ist die Community. Wir brauchen das Labor. Carina, wir können hier nicht umsonst leben. Scheiße. Ist das okay? Lynn, was ist los, Consuela? Brauchst du Hilfe? Nein, ist schon wieder besser. Ja, ich glaube, ich habe es gestern übertrieben. Soll ich Chris nach einer Pille für dich fragen? No, okay, geht schon wieder. Danke. Na, alles klar? Ich bin so gut wie neu. Zumindest mein Mageninhalt wurde komplett überholt. Du bist umwerfend, wenn du gekotzt hast. Oh, komm her, Tycho. Mir ist eh schon schlecht. Oh, du weißt, wie man mit Männern umgeht. Oder zumindest mit diesem. Und mehr Männer brauche ich auch nicht. Zumindest nicht in diesem Leben. Und Abspann. Sag mal, sollen wir frühstücken gehen? Oh, ich will kuscheln. Sicher? Nicht, dass du mich gleich vollkotzt. Mann, Witz. Außerdem ist mir der Appetit längst vergangen. Dann bleiben wir einfach im Bett und ficken. Also, die Idee könnte glatt von mir kommen. Bambi! Bambi! Carina? Komm her, Bambi! Carina! Wo bist du denn, Bambi? Warte, Carina, warte doch mal. Was ist? Bleib doch mal stehen, Carina. Bambi! Carina. Ich kann jetzt nicht. Ich muss Bambi suchen. Jetzt warte doch. Die ist schon seit 2 Tagen weg. Das macht die sonst nie. Carina. Bambi! Ich bin's, Carina. Jetzt bleib doch mal stehen. Meine Mama. Lass mich los. Was ist denn? Sorry. Du kannst aufhören zu suchen. Was? Lou hat Bambi gefunden. Echt, Lou? Es war ein Unfall. Sie ist abgestürzt. Aber welches Reh stürzt beim Klettern ab und bricht sich das Genick? Carina hat das Herz gebrochen. Und zwar buchstäblich. Man konnte es hören. 1, 2, Knacks. Bambi? Nein! Bambi! Bambi, nein! Bitte, Bambi! Bambi! Mein Bambi, bitte, nein! Oh Gott! Sie ist total ausgerastet und hat Lou die Schuld gegeben. Lou und mir. Klar, natürlich musst du Bambi finden, Lou. Ausgerechnet du. Was für Zufall. Natürlich war das Zufall. Du hast Bambi doch nie mögen. Carina, Lou kann mir jetzt dafür, dass sie Bambi gefunden hat. Sie war einfach nur zufällig Bambi. Da. Wir alle haben Bambi gemocht. Du genauso wie alle anderen. Und wir sind alle du Zufall. Halt den Mund, Lin. Mit dir ist doch dasselbe. Du und Lou. Seit ihr zwei da seid, läuft doch alles nur Scheiße. Das war Zufall. No. Das ist alles Scheiße. Ich bin so auf. Komm mal wieder runter. Nein. Du sollst nichts. Du kannst gar nichts. Ich will auch gar nichts von irgendeinem von euch. Leckt mich doch alle. Lass mich verdammt noch mal in Ruhe. Wir haben alle Bambi vermisst. Aber natürlich war es für Carina am schwersten. Ich konnte ihr nicht helfen, weil sie mich nicht hat helfen lassen. Sie hat mich behandelt wie einen Fremden. Sie wollte einfach ihre Ruhe. Mir hat sie leid getan, aber wir waren da ja auch schon mit was anderem beschäftigt. Ich habe ihr ein Küken geschenkt. Sie hat es Thumper genannt. Carina hat sich wieder beruhigt. Und dann hat Tycho beschlossen, die Bombe platzen zu lassen. Hey, Leute! Leute! Was ich euch schon lange sagen wollte, ist, also... Tycho? Sorry. Was wir euch schon lange sagen wollten, ist, naja... Also, ich bin schwanger. Schwanger? Jetzt? Wow. Echt? Ja, echt. Echt schwanger, also, soweit ich das beurteilen kann. Krass. Und ich möchte das Kind behalten. Respekt. Super. Okay, na dann. Gratulation. Gratulation. Das ist ja wohl der Shit des Tages. Mann, das heißt ja, wir haben halt 9 Passagiere an Bord. Das sind doch großartige Nachrichten. Ganz ehrlich, ich habe mich gefreut. Ich habe es mir eh schon gedacht. Ich glaube, Carina hat das irgendwie auch einen Schub gegeben. Eigentlich ist das ja ein logischer Schritt. Also für die Gemeinschaft. Crazy! Aber gut, aber super crazy! Deswegen fand ich es gleich gut. Klar finden das erstmal alle gut. Aber die praktische Umsetzung, das ist das Problem. Alles war super. Bis Consuela diese Bauchschmerzen bekam. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Nicht, wie ich ihr helfen kann. Es war schrecklich. Sie hat so laut geschrien, dass keiner mehr schlafen konnte. Aber das Schlimmste war, dass keiner wusste, was eigentlich los war. Wir waren sowas von ahnungslos. Für mich war das Schlimmste, dass Consuela nicht mehr gesprochen hat. Sie hat nicht gesagt, bitte bring mich zu einem Arzt. Bring mich ins nächste Krankenhaus. Sie hat gar nichts gesagt. Sie hat einfach nur gelitten. Und dann hat Tycho gegen Regel Nummer 1 verstoßen. Das war später. Und außerdem hättest du dasselbe gemacht. Ich habe in Chris' Werkstatt nach einer Schmerztablette gesucht. Und dabei Lou's Steampunk vorne entdeckt. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und außerdem wollte Chris eigentlich auch was unternehmen. Du willst was? Sie ist krank. Sie wird das Kind verlieren, wenn wir sie nicht in ein Krankenhaus bringen. Bist du jetzt auch noch Arzt? Consuela ist eine von uns. Die kommt wieder. Das Risiko, dass wir entdeckt werden, ist zu groß, Chris. Der Bulgare würde es niemals zulassen. Der Bulgare braucht es ja nicht zu erfahren. Der Bulgare kriegt aber alles mit. Sag mal, was glaubst du eigentlich, wo du lebst? Das hier ist eine extrem instabile Krisenregion. Wir können hier nicht einfach rein und raus spazieren, wie wir wollen. Ach, was war da mit unserer letzten Kaperfahrt? Da hatten wir die Rückendeckung des Bulgaren. Für den Bulgaren ist das eine einfache Rechnung. Solange wir ihm genug Drogen liefern, lässt er uns unerkannt in unserem Paradies leben. Aber er erwartet auch, dass wir dafür sorgen, dass wir unerkannt hier leben. Also keinen Kontakt mit draußen und keine neuen Mitglieder. Da waren wir uns doch einig. Um das zu gewährleisten, war ich ja bereit, als Torwächter in der Außenwelt zu fungieren. Ja. Aber nachdem Tycho und Linda dir vorbeigekommen sind und wussten, unser Tal ist, konnten die sie ja schlecht wieder gehen lassen. Natürlich, aber das heißt nicht, dass wir jetzt Consuela einfach ins nächste Krankenhaus bringen können. Ich habe das Gefühl, du kriegst da drinnen einfach überhaupt nichts mehr mit. Aber du hast doch vorgemacht, dass man raus und wieder rein kann, ohne dass alles zusammenbricht. Ich dachte, wir waren uns einig, dass Lou verrückt ist. Außerdem würde Lou das Risiko nicht nochmal eingehen, weil sie die Community nicht gefährden will. Was machst du hier, Lou? Weil sie erkannt hat, wie wichtig ihr die Gemeinschaft ist. Was soll die Scheiße? Was machst du hier, Lou? Lou lauscht. Ich denke, Lou hat erkannt, dass die Gemeinschaft wichtiger ist als jedes einzelne ihrer Mitglieder. Lou glaubt nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn du auf eigene Faust jemanden rausbringst. Lou meint, ohne Rückendeckung durch den Sammler wäre das zu gefährlich. Was, wenn plötzlich ein anderer Zug auf der Strecke auftaucht? Wir haben doch schon das arme Bambi durch einen Unfall verloren. Du möchtest doch nicht das Leben von Consuela und ihrem ungeborenen Kind aufs Spiel setzen. Sag mal, seid ihr zwei total bescheuert? Wenn wir nichts machen, ist das Mord. Seit wann versteht ihr euch eigentlich auf einmal? Geh ran, Alter. Scheiße. Geh ran. Ja? JP, bist du das? Jo, wer will das wissen? Tycho. Ich dachte, du wärst ein Nirvana oder Backpacker oder so ähnlich. Ja, pass auf, das mit dem Nirvana dauert noch. Aber es geht hier um Leben und Tod und ich habe nur total wenig Zeit und du musst mir genau zuhören. Alter, wer bist du? Und was hast du mit meinem Kumpel gemacht? Hey, pass auf, ich bin tatsächlich im Backpacker-Himmel, aber der ist gerade dabei, sich in die Hölle zu verwandeln. Deswegen brauche ich deine Hilfe, JP. Okay. Cool, dann halt die Klappe und hör zu. Alle! Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich werde Consuela jetzt ins nächste Krankenhaus bringen. Wirklich? Ich komm mit. Was? Draußen, aber... Das kannst du nicht machen, Chris. Ich meine, Consuela geht's schlecht und wir müssen ihr helfen, aber... Ja, vor allem kannst du das nicht einfach allein entscheiden. Also das haben wir doch noch nie gemacht. Also, ich finde das jetzt auch ein bisschen krass. Was ist mit Lou? Weiß Lou davon? Nein. Ich weiß, das verstößt gegen unsere einzige Regel. Und vielleicht wird es den Zug und die Community zerstören. Aber ich mach das jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das Consuela überhaupt recht wäre. Ich meine, die Community, also ihr seid doch ihre Familie. Ich weiß. Und deswegen habe ich für sie entschieden. Psst, seid mal still. Hört sie was? Nein. Nee. Ja, eben. Die Consuela darf gerade zum Schreien. Scheiße. Ich gehe zu ihr. Consuela, was ist los? Ich komm mit. Consuela! Ja, beeilt euch. Ich höre nämlich jetzt doch was. Was denn? Scheiße. Motorräder. Das ging so wahnsinnig schnell. Die Gemeinschaft. Ich kann das im Nachhinein gar nicht mehr glauben. Die Gruppe. Alles ist so schnell zerfallen. Die einfachste und natürlichste Sache auf der Welt hat den ganzen Zug komplett ausgehebelt. Der ominöse dritte Gründer, dieser Sammler, ist dann plötzlich aufgetaucht. Mit Lou. Und dieser Sammler entpuppt sich als der komische Schaffner, der Lou kontrolliert hat, als wir sie das allererste Mal gesehen haben. Wahnsinn. Und die stecken dann irgendwie unter einer Decke und meutern. Die haben versucht, Chris davon abzuhalten, mit dem Zug rauszufahren. Und dann kam der Bulgare mit zwei Hilfsbulgaren. Und dann war alles zu spät. Du bist wahnsinnig! Du bist hier der Wahnsinnige! Du! Nicht ich, Chris! Wir seid alle wahnsinnig, wenn ihr nicht sofort aufhaltet! Los! Halt ihn auf! Halt sofort den Zug an, Chris! Was? Ihr Mörder! Nicht zu wenig! Alle! Du! Schau mal, geh! Hört nicht die Klappe, Alter! Der Boss will mit euch reden. Was soll das? Wohin geht die Reise? Wir machen einen Ausflug. So, so. Was sagst du dazu, Sammler? Ich regel das mit Chris. Du regelst überhaupt nichts mit mir. Geh mir aus dem Weg oder ich fahr euch platt. Wir kümmern uns herum, Bulgare. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ihr macht gar nichts. Was? Aber warum? Ist bei euch ein Typ, der Tycho heißt? Wieso willst du das wissen? Ja, Tycho ist hier. Er ist mit Chris im Zug. Meine Leute haben dein Gespräch abgehört, das aus diesem Tal kam. Sprich? Euer Tycho hat einen Außenstehenden um Hilfe gebeten. Nein. Er hat ihm die Koordinaten eurer Community durchgegeben. Die Koordinaten? Und leider war er auch so dumm, von Chris Hori zu erzählen. Und von seinem Labor. Was? Den Pillen. Und unserem kleinen Schiff. Hey, das gibt's doch nicht. Der Arsch hat was? Diese kleine Ratte! Ich raste aus! Der Arsch hat was, oder? Moment mal! Stimmt das, Tycho? Mach dir keine Sorgen, Bulgare. Ich kümmere mich um dieses Leck. Ich mache mir keine Sorgen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Entweder ihr geht oder ihr bleibt hier. Ihr dürft selbst entscheiden. Aber wer geht, kommt nicht wieder zurück. Was? Der kommt nicht wieder zurück. Was soll das heißen? Ich werde alle Tunnels und Zugänge zu diesem Teil dicht machen. Und die Gleise herausnehmen, die hier reinführen. Ja, dann habt ihr endlich die 100%ige Abgeschiedenheit, die ihr euch immer erträumt habt. Das ist nicht eine Anfrage. Das kannst du nicht machen. Du brauchst uns. Du brauchst mich. Ich brauche niemanden. Unsere Geschäftsbeziehung ist hiermit beendet. Komm mal zu. Nachdem diese Tücher alles ausgeplaudert hat, kann ich euch leider keine Drogen mehr abkaufen. Ich werde nicht noch einmal hierher zurückkommen. Nein. Wer hier bleiben will, muss allein zurechtkommen. Nein. Ich rate euch zu verschwinden, bevor die Polizei kommt. Außer Lou und dem Sammler sind dann alle in den Zug gestiegen. Ich war eh schon drin. Ich musste mich um Consuela kümmern. Sie hat geblutet. Ich habe keine Ahnung, was aus den beiden geworden ist. Später hat sich meine Geschichte angefühlt wie die vom Kalifen Storch. Nur, dass es in meiner Geschichte nicht darum geht, dass man sich an ein Wort wie Mutabor erinnert, sondern daran, wer man wirklich ist. Und darum geht's ja eigentlich tatsächlich im Leben. Man verändert sich ständig, ob man will oder nicht. Aber trotzdem bleibt man irgendwie derselbe. Und bei der ganzen Veränderei sollte man eben immer im Blick haben, wer man ist und was man aufgibt, wenn man sich verändert. Ich habe meinen Namen nicht vergessen. Aber ich war kurz davor. Der Zug von Martin Heindl. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Zweiter Teil: If You Don't Weaken. Mit Marlene Lohse als Lynn, Jonas Beck als Tycho, Clemens Schick als Chris, Jule Böwe als Lou, Julia Riedler als Carina, Jens Wawracek als Sammler. In weiteren Rollen Eva Maria Arteaga, Charles Ripley, Rasmus Dolstedt, Marc Zack, Jan-Philipp Hochstetter und viele andere. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Sebastian Nohl. Regieassistenz Lars Zastrow. Regie Martin Heindl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. I'm always looking for the sun. Consuela hat unser Kind verloren. Ich bin mit ihr nach Barcelona, wo ich als Animationszeichner arbeite. Mittlerweile haben wir 2 Kinder. Und gerade ist Consuela wieder im 5. Monat schwanger. Anders lebt in der Dominikanischen Republik und erforscht für den Worldwide Fund for Nature das Leben der Eisbären, die nach dem Schmelzen des Polareises auf den gigantischen Müllstrudeln der Karibik heimisch geworden sind. Carina ist Bergführerin in den Schweizer Alpen. Sean ist zurück nach Amerika gegangen und baut Segelboote in Maine. Chris lebt im mittlerweile autonomen Freistaat Bayern auf einem Einsiedlerhof und baut Skulpturen aus alten Traktoren. Einmal im Jahr bekommt er Besuch von Lynn. Die arbeitet wieder als richtige Architektin und hilft beim Wiederaufbau des im Bürgerkrieg zerstörten Saarlands. Lou wurde das letzte Mal auf einem Zug der Transsibirischen Eisenbahn gesehen, ohne gültigen Fahrschein. Sie soll einen Zug besucht haben. Und der Sammler ist Geschichte. Nur diese Leute wie haben keine Sachen in dieser Welt, wollen diese Zug nehmen. Dramaturgie Nathalie Challis.